der ist fangen, der ist in Sonnenstrahlen. Sie drängen sich hektisch durch die Straße. Wir dürfen endlich wieder feiern. Eine Bühne laut, es ist für 20 reicht. Die Menge ist ein wildes Lärmen. Der Sockel wackelt, doch heute Abend stört es nicht. Ich höre sie singen, aus jedem Winkel schallen die Lieder. Die Menschen schieben sich durch die Gasse. Vom Leben aufgekratzte Tage. Und ich lache, als würden wir morgen untergehen. Vielleicht kommt es im Herbst nicht wieder. Ich tanke Farben, als würde ich sie nie mehr sehen. Sie leben diesen Sommer, denn es könnte bald ihr letzter sein. Einmal noch vom Schweigen ein fremdes Atmen. Denn es könnte bald ihr letzter sein. Einmal noch vom Warten an den letzten Schrauben drehen. Es ist schon morgen und ich seh die letzten tanzen. Ich muss mich von dem Rausch befreien. Wer weiß, wie oft wir uns noch sehen. Noch ein Lied singen, bevor die Gruppen kleiner werden. Die Rechnung wird erstmal verschoben. Ein bisschen Leichtsinn, bevor die Schlingen enger werden. Sie leben diesen Sommer, denn es könnte bald ihr letzter sein. Einmal noch vom Schweigen ein fremdes Atmen hören. Leben diesen Sommer, denn es könnte bald ihr letzter sein. Einmal noch vom Warten die letzten Schrauben.